wo Bakunin zitiert wird vom SPK, die meine persönliche Freiheit geht ins Unendliche, erstreckt sich ins Unendliche. Das ist ein Bakunin-Zitat. Meine persönliche Freiheit erstreckt sich ins Unendliche. Punkt. Diese ja, fast Metapher des Unendlichen, die reizt jetzt der Peter Brückner in seiner SPK-Kritik ganz genau aus. Was hieß das? Es war ein virtuelles Unendliches, eine virtuelle Öffnung, aber keine wirkliche Öffnung, die das SPK in seiner Verzweiflung immer wieder versuchte. Es war sozusagen ein Aufblähen, eine Vermehrung. Da war das jetzt mit dem, was er auch von Canetti nimmt, aus der Massenpsychologie von Canetti, diese Vermehrungsmeute. Die Vermehrungsmeute, die sich dann in Sekten und auch im SPK, das sieht er ganz nüchtern, zu bilden begann. Ja, das heißt, ich verstehe Vermehrungsmeute als dieses Symptom, dass in Organisationen an einem bestimmten Punkt alle sagen, ja, wir müssen mehr werden, wir müssen mehr werden. Das ist ja alles so ganz gut, aber wir müssen mehr werden. Und dann verselbstständigt sich dieses... Das ist dieses typische Syndrom, ja. In der Linie, was ich vorhin versucht habe anzusprechen, dass das alles Selbstläufer sind. Ja, das im Prinzip vermehrt sich die Tat an und für sich, ist übrigens auch Bakunin enthalten. Die Tat ist als Propaganda ausreichend, um diesen Versuch, in dem Fall SPK, einfach weiterzutragen, was eben nicht geht. Ja. Die Gründe dafür, denen geht ja auch Peter Brückner danach. Und er ist da also skeptisch vom Realitätsprüfungsstandpunkt des freudischen orthodoxen Psychoanalytikers her, bemisst er dann dieses Durchknallen, ja, dieses Durchknallsyndrome. Wir machen jetzt ein MFE-Konzept, war das letzte, bevor es zerschlagen wurde, dann durchkreuzt die Umsetzung des MFE-Konzeptes, nämlich der multifokalen Expansion. Wahrscheinlich sind durch diese Verzweiflungsvermehrungsanstrengung, die auch eben weitgehend virtuell blieben, das war so der Kipppunkt, wo dann auch dieses Ruhebedürfnis so ungeheuer selbst aufgereizt wurde, dass dann also ein Verrätersyndrom aus dem Ruhebedürfnis heraus entstehen konnte und von der Staatsmacht dann eben auch entsprechend ist ein bisschen geheimnisvoll, kryptisch am Schluss. Die haben das SPK als Informanten genutzt. Das ist also etwas dunkel. Aber jedenfalls die Andeutungen, die er macht, wie hier auch Verräter produziert worden sind, auch im SPK, in dieser Endphase der Zerschlagung des SPK mit Staatsgewaltmitteln, deuten darauf hin, dass er im Grunde diese Vermehrungs- diese Öffnungsintention nicht deswegen kritisiert, weil sie der Versuch einer Öffnung war, konzeptionell, darauf lässt er sich ein, sondern weil sie nur virtuell war, weil sie wahnhafte Züge schon annahm. Ich nehme an, dass dieses Broschürchen, das ich jetzt leider wahrscheinlich nicht mehr zutage fördern werde, dass es auch seinen wahnhaften Charakter, das heißt seinen realitätsverkennenden Charakter, sofort deswegen offenbart, ebenso wie spätere Dumsche Produkte, weil eben sozusagen, und das hat Brückner als Fazit jetzt, als vorliegenden Abschluss seiner Analyse, die mich so beeindruckt hat, weil es diese symbiotischen Versuche, also Versuche einer symbiotischen Aufhebung der Trennungen der bestehenden Gesellschaft in eine Art Kommune, die praktisch Großfamilie ist, wo die Trennungen im Hier und Jetzt aufgehoben werden. Auch hier Anknüpfung an das Bakunin-Zitat, wo Brückner schreibt, nach innen fand die Öffnung ins Unendliche ihren Ausdruck in der Absicht, alle, wieder Zitat vom SPK, alle sonst üblichen Unterschiede der Herkunft, des sozialen Stands, der Generationen und der Geschlechter aufzuheben. Und zwar kritisiert er nicht, der Peter Brückner, dass sie diese Aufhebungen vorhatten, sozusagen als ein Programm der Abschaffungen, sondern dass es keine Aufhebungen waren, sondern unmittelbaristisch versucht wurde, wie in so vielen Kommunen, über die sich auch alteriert, die Müsli-Kommunen und so weiter. Das war ja eben nicht nur ein Steckenpferd des SPK gewesen, sondern das war ja eben der allgemeine Realitätsverlust jener Jahre in der niedergehenden Linken in Deutschland, dass man sich abkapselt und unmittelbaristisch eben als Vernichtung der Trennungen, da was natürlich nicht gelingen kann, als Abschaffungen und so weiter, aber nicht als Aufhebung, als Transformationen in eine höhere Gesellschaftlichkeit, die viel sublimierter, vermittelter auch mit dem anderen Teil der Gesellschaft sich bewegen muss und allererst mit denen, die es ebenfalls vorhaben, ja, kommunizieren muss. Wenn man mal an die SI denkt, die hat nicht wie in Frankreich zeitgleich da in den 60ern oder bis Anfang der 70er, die haben bis zuletzt immer wieder versucht, Organisationen anzusprechen und sozusagen einen Auflösungsprozess über die Kommunikation dieser Organisationen. Man muss an die Erklärung von 1967 über die Definition, die minimale Definition der revolutionären Organisation nennen, im Plural zum Beispiel denken, ja, das war immer ein Auflösen durch Kommunikation, durch Assoziation, nicht aber wir sind die allein selig machende Avantgarde und so. Und genau in diese von den sogenannten K-Gruppen her bekannte Attitüde verfiel aber dann auch Nolens Volens, das SPK. Und das kritisiert er aber so, dass sie eigentlich was wollten, was anstand, was das Gebot der Stunde war und wo dann alle in ihrem Partikularismus versagt haben und der Staat sozusagen der lachende Dritte war, dann das zerbrochen hat, gegeneinander ausgespielt hat. Das ist so ungefähr die Linie, das Lineament seiner Kritik auch an dieser Sache. Also weit über diese Frage der Psychologie Aneignung in der Linken hinaus ist das sozusagen Brückners wissenschaftliche Taktik, diese Ambivalenzen herauszuholen und dann aber sie nicht auf die Seite der Anpassung, der Anpassungspredigt, wie etwa Horst Ebert, Bundesrichter, das immer wieder getan hat, zu biegen, sondern ins Gegenteil die Erneuerung der Revolte. Und das würde ich dann plädieren, dass wir vielleicht ungefähr noch dann am Schluss diesen letzten Teil vielleicht vorlesen, der direkt aus diesem Aufsatz, den wir jetzt heute so zentral behandelt haben, wo dann, das ist nur eine halbe Seite, wo dann sein Konzept, sein theoretisches Konzept, wie kann Klassenanalyse mit der Analyse der subjektiven Befindlichkeiten, ist ein blödes Wort, ja, der subjektiven Befindlichkeiten, der subjektiven Aggregatzustände der vereinzelten Einzelnen, sozusagen sozial-psychoanalytisch vermittelt werden. Da hat er ein bestimmtes Konzept von Kulturrevolution und zwei Achsen der revolutionären und auch der präventiven Konterrevolution jener Jahre, und ich finde, da liegt viel Aktuelles drin und weist auf sein späteres wissenschaftliches Werk Anfang der 80er Psychologie und Geschichte und so auch schon sehr gut hinaus. Das würde ich vorschlagen, zum Abschluss mal vorzulegen.